Deutschlandradio Kultur. Kriminalhörspiel. Unschuld. Kriminalhörspiel von Wolfgang Zander. Mein Name ist Mike. Ich will euch meine Geschichte erzählen. Jetzt, wo alles vorbei ist. Richtig vorbei, meine ich. Es ging damit los, dass ich... Ha, Volltreffer! Mitten rein in die Cola-Büchse, genau und so. Was ich hier mache? Ich probiere die Börser Thunder aus. 9 mm, 7 Schuss, seitenverstellbare Kimme. Argentinische Wertarbeit. Wo ich mich befinde? In einem Waldstück südlich von Berlin. Wo genau? Es geht euch nichts an. Wieso ich schießen übe? Wollt ihr das wirklich wissen? Hey, Mike! Los, rein mit dir! Geht's endlich los? Was denkst du denn, Bruder? Und halt die scheiß Knarre nicht in meine Richtung. Der Typ da vorne am Steuer, das ist Andy. Er ist nicht mein richtiger Bruder, aber er ist fast sowas wie ein Bruder für mich. Wir kennen uns jetzt 18 Jahre. Seit unserem Einstieg ins Leben. Einstieg ins Leben? Mann, was faselst du da wieder? Unsere Mütter lagen im gleichen Zimmer. Manche meinen, dass wir vertauscht wurden. Nicht von den Schwestern, nein. Von unseren eigenen Müttern im Suff. Unsere Väter haben damals Schnaps reingeschmuggelt. Muss irre gewesen sein. Irgendwann fassten sie alle miteinander den Entschluss, in der gleichen Stadt zu bleiben. Um ganz sicher zu gehen. Was redest du da für eine gequirlte Kacke, Bruder? Außerdem hat dein Alter doch den Test machen lassen. Und dann war er weg. Und alles war klar. Nichts war klar. Andy hat recht. Ich denke mir gern Geschichten aus. Ich will mal Journalist werden. Natürlich habe ich recht, du Loser. Er ist 3 Stunden älter als ich. 3 Stunden mehr Lebenserfahrung. Immerhin 3 Stunden zählen nicht? 3 Stunden zählen, sage ich euch. Und wie die zählen. Die zählen wie 3 Jahre oder wie 3 Jahrzehnte. Bist du endlich fertig? Er hat eine Lehre als Banker gemacht. Hat sogar einen Job bekommen. Das weiß ich selbst. Und soll ich dir noch was sagen? Der Job macht mir sogar Spaß. Und weißt du wieso? Weil die Leute eine Sache immer brauchen. Und was ist das, du Klugscheißer? Na? Geld, Geld, Geld, Geld. Willst du wirklich nach L.A.? Sicher. L.A. ist 100-mal besser als Tokio. Was soll an L.A. besser sein? Das Wetter, die Leute, der Ozean, alles. Manu kommt mit nach Japan. Hast du ihr gesagt, dass wir es doch machen? Spinnst du? Hey, da ist Matze, halt an. Hier, ihr ehrenwerten Arschlöcher. Matze knallt sich auf den Beifahrersitz. Jetzt gilt's. Er wirft uns Skimützen hin. Jetzt könnt ihr zeigen, was mit euch los ist, was ihr auf dem Kasten habt. Er ist 21 und bei der Sache, die gerade abgeht, unser Boss. Nach dem Bund ist er auf dem Bau. Matze kennt sich aus. Mit allem. Wie kein Zweiter. Mit wem redet der Scheißer? Mit sich selbst. Du bist krank. Total durchgeknallt. Du gehörst ausgesetzt. Ich bin nicht schlimmer als du. Probier mal. Du doch nicht, Andy. Du sollst fahren. Ich setze die Skimütze auf und riskiere einen Blick in den Spiegel. Mein Gesicht ist nicht mehr zu erkennen. Nur die Augen sehen noch raus. Irres Gefühl. Wow, sieht echt gefährlich aus, Kleiner. Und darum geht's. Psychologie. Klar? Die müssen Angst vor uns haben. Richtige, fette, riesengroße Angst. Und Klappe halten. Gar nichts sagen. Das ist am besten. Oder habt ihr Kitano jemals reden hören? Kitano musste ja kommen. Matze steht auf Kitano. Hanabi und Brother und so. Ich finde Brother blöd. Zu viel Gewalt. Zu viel Gewalt ist einfach Müll. Ich stehe mehr auf Goya. Caprichos, Desastres de la Guerra. Der Typ hatte den Durchblick. Damals schon. Hier, trink das. Wieso? Gut für die Nerven. Damit ihr nicht aus den Latschen kippt. Hast du die Kanone? Die Philidin, was ist das? Hast du? Klar. Ich ziehe die Börse Thunder und visiere Matze an. Ich ziele genau zwischen seine Augen. Matzes Augen sind grau. Mit einem Schuss blau am Rand der Iris. Hast du noch alle? Angst? Vollidiot. Hey, ist doch nur Spaß. Das ist eine Kanone, Mann. Der will hinterher tatsächlich zu den Japsen. Mit Manu. Werden wir ja sehen. Verrückt. Total verrückt. Mit wem soll man sich da unterhalten? Anhalten. Was? Halt an! Da vorne ist die Geldquelle. Mützen auf. Jetzt dürfte wohl auch dem Letzten von euch klar sein, was wir vorhaben. Aktion Jackpot. Wir werden die Bank da überfallen. Welche Aufgaben hast du? 15.25 Uhr. Gute Zeit, um einer anständigen Arbeit nachzugehen. Der Satz ist nicht von mir, ist von Kitano. Matze hat ihn uns 100-mal vorgekaut. Hast du nicht zugehört? Was? Ich will wissen, was du zu tun hast. Ich vergiss es. Der mit seinen Selbstgesprächen. Ab in die Psychotanke. Trink du lieber deinen Cocktail. Na los. Welche Aufgaben hast du? Ich folge dir in die Filiale. Und? Ich stelle mich so, dass ich den Teil des Raumes, den du nicht überblicken kannst, im Auge behalte. Und? Ich sage zu keiner Zeit irgendetwas. Und? Kein Einsatz der Schusswaffe. Und wenn, dann nur in die Decke, beziehungsweise so, dass niemand verletzt werden kann. Geht doch. Andi? Ich parke mit laufendem Motor direkt vor der Eingangstür. Und warte. Ich achte auf freie Fahrt in alle Richtungen. Benzin? Hältst du uns alle für bescheuert? Ich hab dich was gefragt. Für 20 Euro. Ich hatte Volltanken gesagt. Bin pleite. Musste mir was von meiner Mutter pumpen. Und mehr als 20 rückt die nicht raus am Stück. Wir können hinterher volltanken, bis zum Überlaufen. Aber sicher. Wir bitten die Bullen während der Verfolgung mal um eine kurze Pause. Entschuldigen Sie, wir müssen nur mal ein paar Liter nachlegen, sonst bleiben wir womöglich an der nächsten Ecke stehen. Großartig. Krieg dich wieder ein. Das hier ist kein Joke. Kapier das endlich. Was schätzt du, wie viel wir kriegen? Jahre? Jede Menge. Geld, Mann. Wird schon eine Weile reichen. Auf geht's. Nun fahr endlich. Andi drückt aufs Gas. Der Wagen macht einen Satz nach vorn, dann zieht er los. Direkt vor dem Eingang kommt er wieder zum Stehen. Los, raus. Matze und ich springen raus. Viel Glück, ihr Tunden. Und kommt mir nicht ohne Geld zurück. Es gilt. Ich bleibe hinter Matze und ziehe während des Laufens die Börse Thunder. Kannst nicht aufpassen, ey. Ich höre ein paar Leute schreien. Eine Pistole! Matze hat plötzlich ebenfalls eine Waffe in der Hand. Wieso? Das war nicht abgemacht. Er ist jetzt am Tresen. Er schiebt die Kauflandtüte zur Geldtusse rüber und wackelt mit der Kanone. Selbst ein mongolischer Hirte würde das verstehen. Was soll ich denn damit? Die Tusse nicht. Mach schon! Sie tut so, als würde sie in Ohnmacht fallen. Vielleicht ist sie scharf auf das Bundesverdienstkreuz erster Klasse in Platin, Diamant, Silber. Scheiße! Ganz ruhig bleiben. Einfach ruhig bleiben. Ich hasse dieses Heldengetue. Ich hasse es. Es macht alles nur kompliziert. Los! Ja. Ich drehe mich um und halte Matze den Rücken frei. Die Börse Thunder liegt locker in meiner rechten Hand. Der Lauf weist nach unten. Klar, wir wollen niemanden killen. Wir wollen kein Blut vergießen. Wir sind keine Amok-Typen. Wir wollen nur ein bisschen Geld abstauben. Los! Auf die schnelle, einfache und saubere Tour. Sonst nichts. In die Tüte! In ein paar Augen sehe ich Panik aufflammen. Warum nicht? Würde mir nicht anders gehen. Ich schaue über die Schulter. Die Tüte ist leer, immer noch. Mach endlich! Was ist los? Wir müssen schon längst wieder draußen sein. Ich merke, dass mir heiß wird. Unglaublich heiß. Der Schweiß rinnt mir in Bächen am Körper herab. Am liebsten würde ich mir die Mütze runterreißen. Geht nicht, die Kameras. Ich suche mit den Augen den Raum ab. Da oben sind zwei. Hinten noch eine. Und jetzt bemerke ich sie. Manu. Das gibt's doch nicht, das ist unmöglich. Ich schaue nochmal hin. Sie ist es. Manu. Scheiße, ich kann es nicht glauben. Meine Manu steht da und schaut mir voll in die Augen. Hat sie oder hat sie nicht? Das ist die Frage. Ich riskiere einen Blick nach hinten. Wow, die Tüte ist voll. Bis oben hin. Wir haben es geschafft. Geschafft! Ab geht's. Los. Aber was ist mit Manu? Wir sind fertig. Was ist los? Pennst du? Mike? Verdammt, was macht sie hier? Bist du das? Wir sind fertig. Ich habe eine Kanone in der Hand und da vorne steht Manu. Mike! Was machst du denn da? Was ist das für eine Frage? Was mache ich hier wohl? Mein Konto plündern, was sonst? Los, komm, wir haben die Kohle. Ich reiße mich los von Manus Augen. Ich sehe noch, dass sie grün sind wie die Hunderter, die in der Tüte liegen. Ich weiß nicht warum, aber ein Schuss löst sich aus meiner Waffe. Wahrscheinlich die verdammte Anspannung. Und plötzlich bricht die Hölle los. Scheiße, denke ich. Wieso ballerst du hier rum? Bist du völlig verblödet? Manu. Matze hält plötzlich seine Waffe auf mich gerichtet. Ich kann in den Lauf sehen. Ein schwarzer Punkt, tief wie ein Brunnen. Ganz unten glänzt ein Stück Metall. Es lauert. Es ist bereit, auf mich zuzurasen. Es hockt in den Startlöchern. Ich kann mich nicht bewegen. Wieso macht er das? Wieso? Plötzlich lässt die Hitze nach. Ich bin ganz ruhig. Ich weiß jetzt, was zu tun ist. Ich hebe die Börse Thunder und visiere meinerseits Matze an. Was soll das jetzt werden? Wonach sieht's denn aus? Wir stehen da wie zwei Idioten aus einer bescheuerten Soap. Wieso lacht niemand? Wieso sagt niemand, kriegt euch wieder ein? Und wieso holt keiner die Bullen? Geh aus dem Weg, du Vollidiot! Aus dem Weg! Auf einmal kommt er. Der Hass. Auf einmal ist er da. Von einer Sekunde auf die andere. Einfach so. Ich schaue Matze an. Der Hass wird stärker. Matze schaut links an mir vorbei. Seine Waffe pendelt herum wie eine Kompassnadel. Eine Smith & Wesson. Der Hass wird stärker. Die Pistole sieht klein aus in Matzes riesiger Faust, wie ein Kinderspielzeug. Hat Matze nicht einen kleinen Bruder? Ich war doch gleich sein Name. Etwas zischt an meiner Wange entlang. Ein kleiner Komet auf einem Feuerstrahl. Hinten wird es ganz ruhig. Bilder jagen durch meinen Kopf. Schwarz-weiß, dann rot. Die Bilder pulsieren, verschwinden, tauchen wieder auf. Ich schließe die Augen. Blau, grün, Zinnober. Mein Kopf explodiert. Ich krümme den Finger und drücke ab. Die Waffe ist leer. Es ist vorbei. Los, fahr! Ich dachte schon, ihr würdet da drinnen ein Konto eröffnen. Habt ihr euch angestellt, um an das Geld zu kommen? Quatsch nicht so viel. Zeig doch mal. Wow. Das ist ja... Ich fass es nicht. Wie viel ist denn das? Guck nach vorn. Hast du den gesehen? Verdammter Anfänger! Der wollte mir die Vorfahrt nehmen. Nun sag doch schon. Die haben keine Quittung ausgestellt. Geschätzt, Mann, geschätzt. Ich hab da was gehört. Zwei Schüsse. Du hast doch keinen umgelegt, Bruder. Nein, hat er nicht. Wieso sagt er dann nichts? Ich sitze auf der Rückbank. Ich starre aus dem Fenster. Die Häuser jagen vorbei. Dann sind es nur noch Bäume. Mein rechtes Ohr ist taub. Wie war doch gleich der Name? Von Matzes Bruder. Wieso will ich das wissen? Egal, ich will es wissen. Ich muss es wissen. Wie heißt dein Bruder, Matze? Kevin. Matze scheint sich nicht zu wundern über meine Frage. Plötzlich verstehe ich, weshalb. Alles Wundern ist verschwunden. Es liegt hinter uns. Das Wundern war einmal. Es wird nie wieder etwas geschehen, über das wir uns je wundern werden. Ein komischer Gedanke. Sau komisch. Was gibt es da zu lachen? Vier Stunden später. Ich sitze zu Hause am Küchentisch. Mom scheint nicht zu merken, dass da nicht ihr Mikey sitzt. Dabei sehe ich aus wie ein Alien, frisch aus dem Paralleluniversum eingereist. Das Blöde ist, ich fühle mich auch so. Mir ist, als hätte mich jemand durch die Poren einer 30er Wand gequetscht, noch dazu ohne großen Erfolg. Eigentlich müsste es mir großartig gehen. Ich bin reich. Ich schiele zu Mom rüber. Sie schnallt nichts. Seitdem mein Alter weg ist, hängt sie rum, als habe ihr jemand das Rückgrat rausgezogen und stattdessen einen Gartenschlauch eingesetzt. Ich hasse sie. Ich weiß nicht, wie ich es dir sagen soll, Mikey. Habt ihr gehört? Meine Mom kann sprechen. Toll, was? Was sagst du? Was? Die Bank in der Uferstraße wurde überfallen. Ein Überfall? Was für ein Überfall? Albaner? Rumänen, Russen, Saudis, Vietcong? Ich trage so dick auf, dass ich selbst kaum glauben kann, wie dick ich auftrage. Sie merkt natürlich nichts. Wenn du willst, fahre ich dich hin. Was? Ich schaue sie an. Wieso? Sie schaut mich an. Oh Mann, sie hat geheult. Weshalb? Na klar. Sie weiß alles, sie hat sich nur verstellt. Sie will, dass ich mich stelle. Wieso? Wieso wollen die immer, dass man sich stellt? Das ergibt keinen Sinn. Sollen die sich doch selber stellen? Stell dich doch selbst, will ich sie anschreien. Kümmer dich um deinen eigenen Scheiß. Bring deinen eigenen Müll zur Tonne. Ich sage nichts. Ich weiß, dass meine Augen schreien. Ich senke die Lider. Ich habe versucht, dich auf dem Handy zu erreichen. Ich wollte meine Ruhe haben und? Deine Manu. Was? Was ist mit Manu? Plötzlich verstehe ich alles. Manu hat es Mom gesagt. Das war's dann, Manu. Tokio kannst du vergessen. Shibuya, den Tenno, die Mangas, den ganzen Mike kannst du vergessen. Mike kennt dich nicht mehr. Mike existiert nicht mehr für dich. Mike existiert nur noch für sich selbst. Manu ist im Klinikum. Sie wurde am Kopf verletzt. Sie wissen nicht, ob sie durchkommt. Es tut mir leid. Im Krankenhaus? Die hatten Schusswaffen. Die haben geschossen. 20 Mal, wie die Irren. Die wollten Blut sehen. Die haben nur 2-mal geschossen. Die wollten nur Geld. Ach ja. Bist du dabei gewesen? Entschuldige. Ich weiß nicht, was mit mir los ist. Mir wird schlecht. Was sind das bloß für Menschen? Ich schaue Mom genauer an. Es wird immer schlimmer. Immer schlimmer. Nein, sie hat keine Ahnung. Wie immer. Die sollen sitzen, bis sie schwarz werden. Schwarz, schwarz, schwarz. Jetzt sehe ich Matze vor mir. Ich sehe die Smith & Wesson vor mir. Ich sehe, wie sie seitlich ausschwenkt, wie die Kugel aus dem Lauf rast, an mir vorbeifliegt ins Leere. Nein, nicht ins Leere. Sie wollte dir die Mütze runterreißen, Mann. Sie ist selber schuld. Ich glotze Matze an. Ich rette dich und du versuchst, auf mich zu schießen. Du hast abgedrückt. Ich könnte tot sein. Ich glotze weiter. Ich kriege kein Wort raus. Mein Hals ist wie zubetoniert. Gott sei Dank hattest du nicht nachgeladen. Glück für mich. Sonst wäre ich jetzt hinüber. Wolltest wohl nicht mit mir teilen, was? Ich schaue zu Andi rüber. Andi schaut in sein Bier. Keine Ahnung, was es da zu sehen gibt. Hier spielt die Musik, hier geht die Post ab. Hier wird gleich irgendwas passieren. Nur was? Sie hat dich erkannt. Ganz sicher. Andis Kopf fliegt herum. Verdammte Scheiße. Ist das wahr? Er schaut mich an, als hätte Scotty mich soeben aufs Sofa gebeamt. Nein. Sie hat deinen Namen gerufen. Mike. So heißt du doch, oder? Immer schön langsam. Hast du sie etwa eingeladen? Auf unsere Party? Komm dann und dann dorthin, dann wirst du was erleben? Mike in Hochform. Mike, der Superheld. Hast du? Jetzt schaue ich in mein Bier. Pissgelb. Ich frage mich, warum Bier so beschissen aussehen muss. Ich frage mich, woher Manu wusste, was abgeht. Ich mache die Augen zu und nehme einen Schluck. Ich wälze das Bier im Mund hin und her. Dann spucke ich es Matze ins Gesicht. Treffer. Das reicht, du Scheißer! Da ist er wieder. Der Hass. Wo hält er sich auf, wenn er nicht da ist? Wo ist er zu Hause? Wo? Nimm die Knarre runter. Dieser Idiot. Die Knarre weg! Matze lässt seine Smith & Wesson sinken. Andi kann sich ein Lächeln nicht verkneifen. Ein ganz kleines. Nur ich habe es gesehen. Es sagt mir, dass er noch mein Bruder ist. Plötzlich kommt mir ein Gedanke. Wenn Manu... Ja? Matze starrt mich an. Andi starrt mich an. Ich weiß nicht weiter. Dieses Wenn macht mich fertig. Es sagt alles Mögliche und es sagt überhaupt nichts. Es ist ein Scheißwort. Trotzdem nagelt es mich fest. Sprich weiter. Wir hören. Sie schafft es, Mike. Woher willst du das wissen? Na klar kommt sie durch. Sie ist zäh. Auf nach Tokio. Zu den Walfressern. Nicht so schnell, Andi. Es gibt da ein kleines Problem. Ich weiß genau, was er meint. Manu hat mich erkannt. Und sie hat Matze erkannt. Das heißt, sie weiß alles. Sie hat uns in der Hand. Was für ein scheiß Problem, meinst du? Bislang lief doch alles easy. Die Bullen haben keine Ahnung, wer wir sind und das Geld ist sicher versteckt. Manu liegt im Koma. Reicht dir das nicht? Was willst du noch? So ein Koma dauert nicht ewig. Du weißt doch, was sie gesagt hat. Peng. Das sitzt. Wenn ihr das macht, kenne ich euch nicht mehr. Ich gehe zur Polizei. Wir schweigen um die Wette. Der Nächste, der den Mund aufmacht, muss sich outen. Es vergehen Stunden. So kommt es mir vor. Irgendwo geht die Sonne unter. Die Dunkelheit kriecht durch das Fenster in unsere Hütte. Ein Holzverschlag mitten im Wald. Unter einem Stapel Brennholz liegt das Geld. Ihr seid doch verrückt. Nicht mit mir. Ich bin nur der Fahrer. Wir losen. Nicht mit mir. Wir losen. Ich schüttel den Kopf. Ich habe das Gefühl, als dürfte ich nie wieder damit aufhören. Wir losen! Verdammte Scheiße. Was soll der Schwachsinn? Wir losen. Ihr fragt euch, wie man auf die Idee kommt, eine Bank zu überfallen? Was so dahinter steckt? Eigentlich nichts Besonderes. Man hat einen Wunsch und man will sich diesen Wunsch erfüllen. Am besten sofort. Sagt mal. Das ist schon alles. Wo würdet ihr jetzt am liebsten sein? Wo? In deiner Muschi natürlich. Wo sonst? Ach, du bist so ein Blödmann. Stell dich nicht so an. Seit du auf dem Bau bist, bist du so... Besser auf dem Bau als im Bau. Ja, klar. Lach doch. Warum kriegt ihr Matze nicht gleich in den Arsch? Hey, gute Idee. Wollt ihr? Nichts dagegen. Kommt schon. Japan, Tokio und Nara, da steht das größte Holzhaus der Welt. Reicht dir unsere Hütte nicht mehr, oder was? Zur Kirschblüte. Im Netz habe ich ein paar Fotos gesehen. Das ganze Land blüht, von unten nach oben. Im Süden geht's los, im Norden hört es auf. Ey, bist du schwul? Was braucht man, um sich einen Wunsch zu erfüllen? Zum Beispiel Geld. Und da beginnt das Problem. Bei Zahnschmerzen gibt es nur eine Problemlösung, den Gang zum Zahnarzt. Bei Knochenbruch geht man zum Chirurgen. Bei Geldmangel sieht das schon anders aus. Da hat man jede Menge Möglichkeiten. Man kann Leute abziehen und deren Geld, Handys oder Player klauen. Man kann die Alten anzapfen und man kann den Staat bescheißen. L.A. Hm? Hollywood! Das ist ja noch besser. Da will doch jeder verdammte Idiot hin. Na und? Wenn man erstmal da war, wo man hin wollte, kann man immer noch woanders hin. Wow, Andy, was für ein Satz. Hast du Kohle? Für den Flug? Muss ja nicht gleich morgen sein. Hast morgen schon was Besseres vor, stimmt's? Man kann auch aus dem ganzen Dreck aussteigen, sodass ein Geld nicht mehr interessiert. Jedenfalls nicht mehr als ein Meteoriteneinschlag auf dem Mond. Dann kann man aber auch die Wünsche vergessen. Zumindest die, die nicht gratis sind. Also fast alle. Man kann natürlich auch arbeiten gehen, aber das funktioniert meist nicht so, wie man sich das vorstellt. Vor allem nicht in dieser Gegend. Und außerdem dauert es, bis man was zusammen hat. Man kann aber auch eine Abkürzung beim Problemlösen nehmen. So wie wir. Und du? Wo willst du hin? Manu schaut mich an, dann grinst sie plötzlich. Kirschblüte. Gefällt mir. Ich komme mit dir mit. Du hast doch nichts dagegen. Bestimmt nicht. Hey Baby, wieso kommst du nicht mit mir mit? In meine Muschi? Wie stellst du dir das vor? Mount Everest. So ist das eben. Wenn man etwas wirklich will, muss man auch mal zu unorthodoxen Mitteln greifen. Unorthodox ist das Lieblingswort meines Alten, so wie Francisco sein Lieblingsmaler ist. Nein, er ist nicht mein Alter. Jedenfalls seit 2 Jahren nicht mehr, laut DNA-Test. Ich glaube, dass der Test lügt, aber ich bin der Einzige, der das glaubt. Nicht mal mein Alter glaubt das. Der Richter hat es auch nicht geglaubt. Mein Alter hat nur gesagt, tut mir leid, Großer. Dann ist er weg. Mount Everest? Da ist ja noch nie jemand draufgekommen. Wann ist denn die Kirschblüte? Blödes Spiel. Jetzt haben wir kein Geld und später keine Lust mehr oder keine Zeit oder sonst was. So sieht's doch aus. Das mit dem Geld, das sollte nicht das Problem sein. Sie können nicht lange bleiben. Ich schaue mich um. Ich befinde mich in einem Zweibettzimmer. Kann sie mich hören? Wer weiß das schon? Falls was ist, läuten Sie. Klinikum, 5. Etage. Vor dem Fenster breitet sich die Stadt aus. Holländisches Viertel, Peter und Paul, Bassinplatz, Soldatenfriedhof, Hundewiese. In dem Bett, das am Fenster steht, liegt Manu. Das andere Bett ist leer. Ich sehe sie an. Du bist schuld, denke ich. Du bist selber schuld. Wieso bist du in die Bank gekommen? Wieso? Ich gebe mir 2 Minuten. Nein, 1. Ich lege mich auf das leere Bett und starre an die Decke. Wie Manu. Manus Augen sind leicht geöffnet. Das Grün ihrer Pupillen sickert hervor. Ich versuche zu sehen, was sie sieht. Ich sehe eine weiße Zimmerdecke. Ich sehe Unregelmäßigkeiten, Farbunterschiede. Ich sehe kleine Furchen, Hügel, ganze Landschaften. Ich folge mit den Augen einer Vertiefung, bis diese sich in einer kleinen Erhebung verliert. Die Landschaft dort oben ist kahl, leer und nackt. Ich setze ein paar Bäume hinein. Kirschbäume. Aus den Zweigen lasse ich Blüten wachsen. 10, 100, 1000, 10.000. Die Zimmerdecke blüht. Ich weiß, dass Manu sieht, was ich sehe. Ich richte mich auf und schaue zu Manu hinüber. Sie lächelt. Nein, ich habe mich getäuscht. Oder? Sie lächelt. Ich spüre die Börse Thunder in meiner Jackentasche. Ich nehme sie heraus. 7 Schuss. Und die Blüten fallen von der Decke. Der Raum wird kahl und kalt. Ich will das nicht. Ich muss an den letzten Winter denken. Ich muss an mein Versprechen denken. Manu oder wir? Wer hat das gesagt? Wer? Hey Manu, hörst du mich? Ich werde 2 Flugtickets kaufen. Wir fliegen mit KLM ab Tegel, umsteigen in Amsterdam. Woher ich das Geld habe? Das weißt du doch. Wir haben die Bank überfallen. Ihr redet seit Tagen über nichts anderes. Ihr meint das doch nicht ernst, oder? Wenn ihr das macht, kenne ich euch nicht mehr. Ich gehe zur Polizei. Mann, das ist doch nur Spaß. Du verstehst überhaupt keinen Spaß mehr. Was ist los mit dir? Hast du deine Tage? Stress zu Hause? Nervt dein Boss? Ihr meint das ernst? Sag mal, seid ihr wahnsinnig geworden? Manu. Ey, wisst ihr was? Ihr könnt mich mal. Manu, das ist nur ein Joke. Wieso sagst du nichts, Mike? Sag du mir, dass das nur ein Joke ist. Mike. Mike. Na schön. Ich verschwinde. Ja, ich weiß, was wir gesagt haben. Ich könnte in Tokio ein Zimmer bestellen. Für uns. Vielleicht im Asakusa-Hostel übers Netz. Was meinst du? Dazu 2 Pässe für die Shinkansen. 1 Woche mit dem Zug quer durch Japan für fast nichts. Von Hiroshima nach Sendai und zurück. Pazifik, japanisches Meer, Pazifik. Hat sie sich bewegt? Der kleine Finger ihrer linken Hand geht langsam nach oben. Dann senkt er sich wieder. War das ein Zeichen? Sag doch was! Bitte! Du kommst doch mit? Nein. Sie kommt nicht mit. Ich schaue über Kim und Korn in Manus Gesicht. Die Lider ihrer Augen schließen sich langsam. Wie Muschelschalen. Hast du es gemacht? Hast du es erledigt? Hast du dein Versprechen erfüllt? Ich fahre aus dem Schlaf, schaue auf die Uhr. Ich habe genau 7 Minuten geschlafen. Immerhin. Vorhin waren es 3 Minuten. Davor 8. Davor lag ich 3 Stunden wach. Ich bin so müde, dass es schmerzt. Ich bin so müde, dass ich kotzen könnte. Ich muss was unternehmen. Ich muss ihn anrufen. Ich muss. Papa? Mike? Mike? Papa? Hast du mal auf die Uhr geschaut? Bist du verrückt? Papa, Warte. Du weißt doch, was los ist. Du weißt, dass ich nicht dein Vater bin. Du bist alt genug, um das endlich zu kapieren. Was soll ich kapieren? Bedank dich bei deiner Mutter. Sonst noch was? Ich habe keinen anderen Vater. Oh, doch, den hast du. Und der soll dich endlich um dich kümmern. Ich habe Mist gebaut. So, was kommt vor? Papa. Tu mir einen Gefallen, sag nicht Papa zu mir. Ich heiße Georg. Ich habe Mist gebaut. Du wiederholst dich. Bitte. Hast du bitte gesagt? Ich weiß nicht, was ich machen soll. Hast du eine Bank ausgeraubt? Oder hast du jemanden umgebracht? Papa. Georg. Na los, ich höre, aber kurz. Ich brauche meinen Schlaf, ich muss morgen zeitig aufstehen. Ich erzähle ihm alles. Ich erzähle ihm von der Börse Thunder, von der Kirschblüte in Japan, von L.A. und von Mount Everest. Ihr habt gelost. Habe ich das richtig verstanden? Ich rede weiter. Alles muss raus. Ich rede mich leer. Ich komme mir vor wie ein Stück Papier, von dem die Buchstaben herunterfallen. Dann bin ich fertig. Von der anderen Seite kommt nichts. Papa? Bist du noch dran? Papa, sag doch was! Papa! Ich fahre aus dem Schlaf, schaue auf die Uhr. Ich habe 11 Minuten geschlafen. Wo ist Mike? Wird schon noch kommen. Und wenn er kneift? Wenn er es nicht packt? Wieso sollte er kneifen? Hättest du es gemacht? Willst du wirklich auf den Mount Everest? Ich bin doch nicht blöd. Hat er dich angerufen? Ich habe versucht, ihn zu erreichen, war ständig besetzt. Jetzt sitzen sie in der Hütte und warten. Ich liege auf meinem Bett. Ich habe keine Lust, rauszugehen. Ich habe keine Lust auf das Treffen. Ich habe zu nichts Lust. Scheiß drauf. Eigentlich ist es egal. Alles ist egal, jetzt sowieso. Mom ist zur Arbeit. Sie hat mir eine Entschuldigung hingelegt für die Schule. Krass. Dabei sind Ferien. Die letzten vor dem Abi. Außerdem bin ich volljährig. Ich brauche keine Entschuldigung mehr. Nicht von ihr. Sie sieht nicht mehr durch. Sie weiß nicht mehr, was abgeht. Sie hat die Orientierung verloren. Die Abfahrt verpasst. Vielleicht sollte ich ihr ein Navi schenken. TomTom oder TamTam. Was meinst du? Was? Wollen wir es vorholen? Und zählen? Was? Was wohl? Das Geld! Die Kohle! Wieso nicht? Ich mach schon mal die Badewanne fertig. Geld! Geld! Geld! Geld! Geld! Geld! Geld! Andi räumt ordentlich Holzscheit auf Holzscheit zur Seite. Nichts. Er wirft den Brennholzstapel um. Nichts. Er tobt wie ein Irrer durch die Hütte. Nichts. Mein Vater, der nicht mein Vater ist, hat mir die Hütte gezeigt, da war ich 10. Sein Vater hatte sich hier mit 18 versteckt. Wollte nicht an die Front. Was ist los? Wo ist das Geld? Die Scheißtüte. Sie ist nicht da. Ich will endlich wissen, warum du das gemacht hast. Ich möchte wissen, was wirklich passiert ist. Wieso? Ich habe es ihr schon 3-mal erklärt. Sie kapiert nicht, wie immer. Wieso gerade jetzt? Ich muss arbeiten. Wir können uns heute Abend unterhalten. In Ruhe. Nicht hier, nicht zwischen Tür und Angel. Ich sitze bei meiner Mutter im Büro. Sie hat draußen ein Schild angehängt. Bitte nicht stören. Das Telefon klingelt. Sie drückt auf Nichtannahme. Ohne hinzuschauen. Sie schaut mich an. Mit ihren verdammten Mutteraugen. Ich will eine Antwort. Jetzt! Sofort! Was ist los mit dir? Das würde ich auch gern wissen. Ich habe so ein Gefühl, als hätte ich keine Zeit mehr. Als müsste ich schnell noch ein paar Sachen klären. Vielleicht habe ich Fieber. Kaltes Fieber, wenn es das gibt. Es war ein Irrtum. Das ist alles. Es gibt kein Geheimnis. Auch keine böse oder sonst irgendeine Absicht. Es ist halt passiert. Ein Irrtum? Das ist alles? Ich fasse es nicht. Ich bin die Ursache eines Irrtums. Oder bin ich dessen Produkt? Vielleicht bin ich sogar selbst dieser Irrtum. Und wenn ich selbst dieser Irrtum bin? Was dann? Ich dachte, wenn ich fest genug daran glaube, dass dein Vater ist, dann ist er es auch. Wie soll ich dir das erklären? Ja, erklär's mir. Hör mir einfach zu. Ich wollte glauben, was ich glauben wollte. Was? Ich habe die Situation ausgenutzt. Ich habe dich ausgenutzt. Nein, das stimmt so nicht. Ich habe die Situation benutzt, weil sie nun mal so war. Sie ließ sich nicht mehr ändern. Ja, ich habe gewusst, dass es nicht stimmte. Aber dein Vater, Georg, war die bessere Variante. Der andere... Die bessere Variante? Die bessere Variante? Seit 2 Jahren ist er nicht mehr die bessere Variante. Mike, bitte! Was mache ich hier? Die Frau auf der anderen Seite des Schreibtisches ist mir fremd. Mir wird kalt. Ich friere. Der andere wäre nicht geblieben. Du hättest ihn sowieso nicht gemocht. Was? Hab ich mich verhört? Was redet die da? Glaubt sie etwa, was sie da sagt? Hat sie sich das zurechtgelegt für diesen Moment? Was hättest du an meiner Stelle gemacht? Ich habe getan, was ich für richtig hielt. War es so schlimm? Ich hätte ihn nicht gemocht. Woher willst du das wissen? Hat er dich bezahlt? Brauchtest du Geld? Sag mal, wie redest du mit mir? Wer hat dir diesen Unsinn erzählt? Was soll das, Mike? Hast du was von Manu gehört? Hast du sie besucht? Geht's ihr besser? Wann sind die Prüfungen? Habt ihr schon Termine? Deine Prüfung ist jetzt, will ich sagen. Aber ich sage es nicht. Es passt zu gut an dieser Stelle. Es ist zu glatt. Es wirkt wie ausgedacht. Es könnte von Kitano sein. Es klingt nicht nach Mike, sondern nach Gehirnwäsche. Vielleicht hat sie ja alles richtig gemacht. Vielleicht haben alle anderen alles falsch gemacht. Ich vorneweg. Woher soll man wissen, was falsch ist, wenn man nicht weiß, was richtig ist? Woher? Ich weiß nicht warum, aber ich öffne meinen Rucksack. Ich hebe ihn empor. Geld flutet über den Schreibtisch. Reicht dir das? Hol ihn zurück, bitte! Mike! Nun mach schon! Hast du es gemacht? Hast du es erledigt? Ja. Wie? Musst du das wissen? Wie? Ich habe die Maschine abgeschaltet, gewartet und dann wieder angestellt. So einfach geht das? Ja, hättest du auch geschafft. Und? Was ist das? Na was schon, bist du blind? Matze hält mir einen Computerausdruck unter die Nase. Bestätigung für 2 Flugtickets. Was soll ich sagen? Wenn ihr nicht aufräumt, gibt's Ärger. Ich merke selbst, wie bescheuert der Satz klingt. Erstens schon wieder ein Wenn und zweitens... Na egal. Matze sieht mich blöd an. Andi schaut zu Boden. Ich folge Andis Blick. Überall liegen Sachen rum. Die anderen Zimmer sehen genauso aus. Sie haben ganze Arbeit geleistet. Du hast erst Manu ausgeknipst und dann 2 Tickets nach Tokio geordert? Für meine Mutter und mich, ja. Wo ist das Geld? Ich hab es nicht. Matze schlägt zu. Kurz und hart. Der Schmerz jagt durch meinen Körper. Ich spucke einen Zahn aus. Mein Mund füllt sich mit Blut. Was soll das? Das war nicht abgemacht. Er hat das Geld. Wir haben nichts gefunden. Dann ist es eben woanders. Hast du es etwa? Natürlich nicht. Na also, wo ist es? Sie haben mich festgebunden. Auf einem Stuhl. Ich schlucke das Blut herunter. Schmeckt nicht mal schlecht. Langsam gefällt mir das Spiel. Wie bitte, wieso gefällt mir das Spiel? Was ist los mit mir? Wo ist mein Hass? Du hast das Geld, Matze. Und jetzt versuchst du mir, die Sache in die Schuhe zu schieben. Du hast das Geld beiseite geschafft. Das war von Anfang an dein Plan. Matze erstarrt. Na bitte, geht doch. Er steht vor mir, als hätte ihn irgendwas in Stein verwandelt. Nur die Augen scheinen noch zu leben. Ich schaue zu Andi rüber. Der hat das Atmen eingestellt. Mir wird ganz leicht. Sag das nochmal. Ich glaube, ich habe dich nicht ganz verstanden. Mike? Hallo? Wo hast du das Geld? Matze hat plötzlich eine Knarre in der Hand. Es ist meine Bursa Thunder. Er scheint ohne diese Art von Metall nicht mehr klarzukommen. Nein, Matze. Andi, mein Bruder, stellt sich zwischen mich und die Knarre. Er schaut mich an. Ich will endlich mal raus aus dem Mief. Ich will rüber nach L.A. Schon vergessen, Bruder? Nein. Dann sag mir, was passiert ist. Wo ist das Geld? Wenn ich es wüsste, würde ich es dir sagen, Bruder. Dir allein. Ich lüge weiter. Ich muss an Manu denken. Meine Manu. Wie ihre Augen aufgingen. Nicht zum Starren, nein, zum Sehen. Ich nennt es Wunder, nennt es wie ihr wollt. Sie hat mich angeschaut. Mich und die Bursa Thunder. Was machst du da? Mike? Was willst du mit der Waffe? Andi? Was? Warum hast du Manu gesagt, wann und wo wir die Sache durchziehen? Andi, mein Bruder, wieso sagst du nichts? Andi schlägt einen rechten Haken. Ah! Mein Kopf ruckt nach rechts, schwingt aus. Noch ein! Na los! Das reicht. Das finde ich auch. Stellt euch ein Bild von meinem Goya vor. Eins von denen, wo er die Leute zeigt, wie sie wirklich sind. Hässlich, dumm, gemein, zu allem fähig. Genau so sehen wir aus. Hässlich, dumm, gemein und zu allem fähig. Und wahrscheinlich sind wir das auch. Hässlich, dumm, gemein und zu allem fähig. Wie alle anderen auch. Kann sein, dass ich am dümmsten aussehe. Na und? Stört mich nicht. Hallo? Matze hält immer noch die Bursa Thunder. Der Lauf der Waffe zeigt genau auf Mom. Andi schaut schon wieder zu Boden. Diesmal tut er so, als suche er etwas. Ich sehe Mom an und grinse. Sie schaut besorgt. Ich grinse stärker. Sie trägt meinen Rucksack auf dem Rücken. Sie muss verrückt sein. Hoffentlich sagt sie nicht diesen einen Satz, den alle immer sagen. Verschwindet! Oder ich hole die Polizei! Es ist kaum zu glauben. Sie schaut in eine Bursa Thunder und sagt diesen bescheuerten Satz. Es ist genau das Problem. Leute, die keine Waffen kennen, überschätzen sich. Bilder in Nachrichten oder in Filmen sind eben nur Bilder, keine Wirklichkeit. Jedenfalls keine unmittelbare. Raus! So geht das nicht. So funktioniert das nicht. So läuft das nicht. Und du, Andi, was machst du hier? Was willst du von Mike? Es ist zum Lachen. Wir rauben eine Bank aus, ballern rum, losen wegen Manu und dann diese Szene. Das passt nicht. Sind wir etwa Kinder? Ich halte das nicht aus. Ich will nicht mehr. Ich tue so, als ob ich ohnmächtig werde. Sie beißen nicht an. Sie sind mit sich selbst beschäftigt. Was sucht ihr hier eigentlich? Könnt ihr mir das erklären? Und was soll diese Unordnung? Es kommt noch besser. Erst schmeißt Mom sie raus und dann stellt sie ihnen Fragen. Quasi als Einladung zum Bleiben. Fehlt nur noch, dass sie Kaffee kocht und diese Idioten zum Essen einlädt. Das wird in Ordnung gebracht. Haben wir uns verstanden? Wieso macht mich niemand von diesem Stuhl los? Wieso zielt Matze immer noch auf Mom? Wieso passiert nichts? Das Problem ist, dass keiner weiß, was er machen soll. Ich weiß es auch nicht. Ich habe Mom gesagt, ich hätte im Lotto gewonnen. Das Beste daran ist, sie glaubt mir. Es tut mir leid. Wir haben nur was gesucht. Was habt ihr denn gesucht? Vielleicht kann ich helfen. Ist schon in Ordnung. Nichts ist in Ordnung. Lass zwei Leute auf eine Sache schauen und sie sehen etwas völlig anderes. Lass zwei Leute über eine Sache reden und sie sagen etwas völlig Verschiedenes. Sucht ihr vielleicht das hier? Sie öffnet den Rucksack, dreht ihn um. Wollt ihr es ihm wegnehmen? Schöne Freunde seid ihr. Wie Goya dieses Bild nennen würde? Vier Idioten und ein Haufen Geld. Wie sonst? Du Lügner. Im Lotto gewonnen. Du siehst schrecklich aus. Findest du? Die Blumen sind schön. Naja. Die Bücher mit diesen verrückten Bildern auch. Gefällt dir Goya? Ein paar sind ziemlich hart. Das hier zum Beispiel. Alle werden fallen. Mein Alter hat mir die geschenkt, vor 4 Jahren. Du kannst sie behalten, wenn du möchtest. Dein Kinn ist total schief. War vorher auch nicht besser. Und blau. Wie viel ist es denn? Was? Der tolle Lottogewinn. Weiß nicht. Ehrlich? Nein. Sag schon. Rate mal. Ich will nicht raten. Pech? Na komm. Glaub mir, du willst es gar nicht wissen. Willst du immer noch nach Tokio? Ja, klar. Du nicht? Schon. Was heißt schon? Die kriegen euch. Die Kripo? Was glaubst du denn? Nein. Die kriegen euch. Die waren hier? Ja. Hast du denen was gesagt? Ich habe mich schlafend gestellt. Woher wusstest du... Wann ihr den Schwachsinn machen würdet? Matze? Andi? Als ihr drüber geredet habt. Ich bin nicht gleich gegangen. Hab auf dich gewartet. Ich dachte, du würdest nachkommen, aber du kamst ja nicht. Ihr wart ziemlich laut. Die Kirschblüte ist vorbei. Ich wollte sicher gehen, dass ihr nur Blödsinn gequatscht habt. Und plötzlich kommt ihr da rein. Die kommen wieder. Wann? Ich weiß nicht. Morgen vielleicht. Was soll ich sagen? Was wirst du sagen? Was soll ich sagen? Weiß nicht. Nichts. Was ist passiert? Mit mir? Das weißt du nicht? Sie schüttelt den Kopf. Ich kann mich nicht erinnern. Noch nicht. Er hat angerufen. Wer? Matze. Du hast mit ihm gesprochen? Ja. Hast du gesagt, dass ich hier war? Wieso nicht? Er weiß also, dass es dir besser geht. Er will vorbeikommen. In 2 Stunden. Das geht nicht. Wieso nicht? Du musst weg hier. Wie denn? Du darfst ihn nicht reinlassen. Das mit Matze ist lange vorbei. Zieh dich an, wir müssen los. Selbst wenn ich das wollte, das geht nicht. Versuch es. Was ist denn los? Wieso sagst du nichts? Du bleibst doch. Ich schüttel den Kopf. Mike? Ich schüttel den Kopf. Mike, bitte. Ich komme wieder. Mike! Mike! Noch 90 Minuten. Noch 60 Minuten. Ich bin am Punkt Zero. Er sieht aus wie ein schwarzes Loch. Ich habe keine Ahnung, was ich machen soll. Die Polizei kann ich nicht holen. Die Börse ist weg. Und Mom kann ich nicht fragen. Niemanden kann ich fragen. Ich sitze vor dem Computer, ballere ein paar Aliens ab und rette die Erde. Das ist immer noch besser als gar nichts machen. Wenn ich ihn anrufen könnte, nur noch einmal. Was würde er sagen? Tut mir leid, Großer, und wieder auflegen? Mit der Wand, mit wem sonst? Ich spreche oft mit der Wand. Ich habe ein Ohr drauf gemalt, gleich über dem Bett. Das Ohr ist etwa 1 Meter groß, damit es nicht sagen kann, es hätte nichts gehört. Ist alles in Ordnung? Alles in Ordnung, Mike? Nein. Hast du nichts anderes zu tun? Gib das Geld her. Was? Das Geld. Wieso? Gib es her. Ich sollte es aufbewahren. Jetzt nicht mehr. Sie bringt mir den Rucksack. Was willst du damit, Mike? Gut so. Ich werde dir ein Navi kaufen. Ein Navi? Ja, ein Navigationsgerät, damit du weißt, wo es lang geht. Ist wirklich alles in Ordnung mit dir? Klar. Wie ist mit dir? Was? Ich weiß jetzt, was ich machen muss. Ist wirklich alles in Ordnung, Mike? Mike! Ich sitze auf meinem Cruiser und trete kräftig in die Pedale. Einen Augenblick denke ich daran, einfach abzuhauen. Für immer. Ich stelle mir die Gesichter vor. Mom, Andi, Matze, Manu. Manu. Nein, es ist entschieden. Ich bringe das Geld zurück. Jetzt. Ihr haltet mich für blöd? Na und? Scheiß auf euch. Scheiß auf die Kohle. Ich habe Andi und Matze Bescheid gesagt. Mal sehen, wer schneller ist. Sie oder ich. Ich biege links in die Platanenallee ein, dann rechts in die Uferstraße. Noch 500 Meter. Sie sollen ihre Chance haben. Sie sollen hinterher nicht sagen können, ich hätte nicht fair gespielt. Noch 100 Meter. Kein Andi, kein Matze. Pech gehabt, Jungs. Spielt Lotto. Oder nehmt noch eine Bank aus. War doch ganz einfach. Vielleicht habt ihr ja wieder Glück. Ich springe vom Fahrrad, setze mir im Laufen die Mütze auf. Drinnen ist es fast leer. Oh je, nicht schon wieder. Keine Angst, sage ich. Heute ist Weihnachten, sage ich. Und Ostern auch noch. Niemand lacht. Noch nicht. Ich trete an den Tresen, ohne mich anzustellen. Nehmen Sie die Hände hoch! Polizei! Hätte ich mir denken können. Sie haben einen Bullen stationiert, auf Zeit. Na und? Ich will ja nichts abholen. Ich will nur was abgeben. Bleiben Sie stehen und nehmen Sie die Hände hoch! Ich mache sonst von der Schusswaffe Gebrauch! Sorry, will nur was abgeben, mehr nicht. Ich angle nach dem Rucksack. Hallo! Ich sehe den Schreck in den Augen der Frau hinter dem Tresen. Keine Angst, Ihnen passiert nichts. Heute ist Ihr Glückstag. Mike! Sieh an, Andi hat es geschafft. Was machst du da? Aber nicht rechtzeitig. Jetzt kann er was lernen von seinem jüngeren Bruder. Jetzt kann er lernen, wie man Probleme aus der Welt schafft. Die Lektion beginnt. Ich knalle den Rucksack auf den Tresen. Nein, Überfall! Jemand schreit. Na und, sollen sie doch alle schreien. Ich höre den Knall und denke mir nichts dabei. Höchstens, das kann nicht dir gelten, das ist nur Spaß. So in der Richtung. Mike! Ich wende den Kopf. Der Polizist steht da und klotzt seine Waffe an, als sehe er das Ding zum ersten Mal. Ah! Die Kugel dringt in meinen Körper ein. Sie zerstört die rechte Niere und einen Teil des Darms. Die Gewalt des Aufschlags drückt mich gegen den Tresen. Ich sehe, wie die Kugel austritt und gegen das Holz schlägt. Dann fällt sie kraftlos nach unten. Mir wird heiß. Dann kalt. Der Rucksack stürzt nach vorn. Das Geld pulst heraus und überschwemmt den Tresen. Ich greife mir ein paar der bunten Scheine und starre auf das bedruckte Papier. Das ist es also, was alle wollen. Toll. Wirklich toll. Ja, und dann hat er gegrinst. Also zum Abschied hat er ganz blöd gegrinst. Unschuld. Kriminalhörspiel von Wolfgang Zander. Es sprachen Mike, Marian Funk, Matze, Janusz Kotzai, Andi, Philipp Wegler, Manu, Christina Pauls, Mutter, Franziska Trögner, Georg, Stefan Gossler, Kassiererin, Lisa Adler, Polizist, Fritz Hammer und als Krankenschwester, Stefanie Hoster. Musik, Michael Rodach, Ton und Technik, Martin Eichberg und Hermann Leppich, Regieassistenz, Susanne Franzmeier, Regie, Klaus-Michael Klingsporn. Produktion Deutschland Radio Kultur 2009.